Einige Ärzte betrachten Reizdarmpatienten trotz vieler Forschungsergebnisse immer noch als Hypochonder. Das ist bei anderen Darmerkrankungen anders. Während akuter Phasen sind bei Menschen mit einer chronischen Entzündung im Bauch, wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, im Darm tatsächlich echte Wunden festzustellen. Bei diesen Patienten liegt das Problem nicht darin, dass schon kleine Reize aus dem Darm in das Gehirn gelangen. Bei ihnen halten die Schwellen so etwas noch auf. Es ist die erkrankte Darmschleimhaut, die für die Beschwerden sorgt. Ähnlich wie die Reizdarmpatienten sind aber auch unter diesen Betroffenen höhere Raten an Depressionen oder Angstzuständen zu verzeichnen. Momentan gibt es nur wenige, aber dafür sehr gute Forscherteams, die an der Stärkung von Darm- und Hirnschwelle forschen. Das ist nicht nur für Patienten mit Darmproblemen von Bedeutung, sondern für alle Menschen. Stress ist vermutlich einer der wichtigsten Reize, die Hirn und Darm miteinander besprechen. Wenn unser Gehirn ein großes Problem wie Zeitdruck oder Ärger fühlt, dann will es dieses Problem lösen. Dafür braucht es Energie. Die leitet sich vor allem vom Darm. Der Darm bekommt über sogenannte sympathische Nervenfasern mitgeteilt, dass hier gerade eine Notsituation herrscht und er ausnahmsweise gehorchen muss. Er spart kollegialerweise Energie beim Verdauen ein, produziert weniger Schleimstoffe und fährt seine eigene Durchblutung herunter. Dieses System ist allerdings nicht für die Daueranwendung gebaut. Wenn das Gehirn permanent Ausnahmesituationen meldet, nutzt es die Gutmütigkeit des Darms aus. In so einem Moment muss der Darm auch mal unschöne Signale zum Gehirn schicken, sonst ginge es ja immer so weiter. Wir können uns dann abgeschlagener fühlen oder unter Appetitlosigkeit, Unwohlsein oder Durchfall leiden. Wie beim emotionalen Erbrechen in einer aufregenden Situation wird der Darm auch hier nahrunglos, um mit dem Energieentzug durch das Gehirn fertig zu werden. Mit dem Unterschied, dass echte Stressphasen sehr viel länger andauern können. Wenn der Darm zu lange herhalten muss, ist das für ihn ungesund. Fehlende Durchblutung und ein dünnerer Schleimschutzmantel schwächen die Darmwände. Die darin hausenden Immunzellen schütten dann besonders viele Signalstoffe aus, die das Darmhirn immer stärker sensibilisieren und so die erste Schwelle herabsetzen. Stressphasen bedeuten geliehene Energie. Man sollte nie zu viele Schulden machen, sondern versuchen, möglichst gut zu haushalten.